Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schon wieder, das zweite Mal in 2 Jahren ist hier Anja Herzog zu Gast bei den Netzstimmen. Und wir haben mal wieder einen ganz besonderen Tag heute, nämlich heute ist der Tag der verlorenen Socke. Und Anja hat was ganz Ungewöhnliches gemacht. Das ist in Social Media Kalendern gar nicht vorgesehen. Die hat einfach vor 2 Wochen schon was zu verlorenen Socken gepostet. Und das wollen wir uns gemeinsam angucken. Aber bevor wir das tun, frage ich Anja wie immer: Anja, wer bist du und was machst du? Hallo Oliver, ich freue mich, dass wir uns heute auf diesem Weg wieder austauschen können. Ja, ich bin die Anja aus Leipzig. Ich bin Geschäftsführerin von einer Kommunikations- und Marketingagentur der TNC Production GmbH. Wir sitzen in Leipzig und in München, haben ein sehr, sehr tolles Team und beschäftigen uns mit Marketing und machen die Welt unserer Kunden mit gutem Marketing besser. Und ja, nebenbei bin ich außerdem Xing-Ambassadorin, wie du ja auch, Oliver. Da haben wir uns ja auch kennengelernt auf diesem Weg. Ich bin Vorsitzende beim IHK-Ausschuss in Leipzig für den Bereich die IT-Medien, der IT-Medien- und Kreativwirtschaft und ich bin Dozentin an der WBS-Akademie. Genau. Und nebenbei ist ganz wichtig, wenn ihr mal in Leipzig unterwegs seid, dann seid ihr am besten mit Anja unterwegs, weil die kennt jeden Türsteher, bringt euch überall rein und kennt die coolsten Locations und so weiter und so fort. Das ist sozusagen eine Nebensache, die man definitiv erwähnen sollte. Ich habe mich immer noch geärgert, dass ich da das eine Mal nicht mit euch mit bin. Nächstes Mal, wenn Xing Ambassador Treffen in Leipzig ist, dann mache ich die Nacht mit euch durch. Ja. So, also. Ja, und zwar, wir müssen jetzt über verlorene Socken reden. Und zwar, vielleicht machen wir das einfach mal so, dass ich mal diesen einen Post, also du hast denselben Post, und das wusste ich auch nicht, weil wir sträflicherweise auf LinkedIn noch nicht verknüpft waren, aber du hast denselben Post bei Xing und bei LinkedIn gemacht. Und wir gucken uns diesen Post mal gemeinsam an. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal hier ein bisschen umstellen, dass ich dich auch schön groß habe, weil das macht viel mehr Spaß. So, also das ist, halt, doch, ich habe das Richtige. Habe ich das Richtige? Sieht Das man ist immer Xing noch? jetzt. Bitte? Das ist Xing. Das ist der Xing-Post, ne? Genau. Genau. Weil ich hier sehe ich den grünen Rahmen nicht. Normal ist da immer ein grüner Rahmen drum und den sehe ich gerade nicht drum. Genau. Also das ist der Xing-Post und du hast hier gepostet, bla bla bla, es ist normal, ich mache dieses und jenes Business. Und woran liegt es eigentlich, dass man hier die Socken nicht zuordnen kann? Ne? Ein Problem, was wir Genau. alle kennen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, und vielleicht frage ich dich das mal als erstes, was hat so ein Post jetzt auf einem Business-Netzwerk überhaupt zu suchen? Ja, der hat in dem Sinne was auf dem Business-Netzwerk zu suchen. Ich habe ja den Bezug hergestellt zu dem, was ich so beruflich mache, was ich auch aus meiner Sicht ganz gut alles gehandelt bekomme. Und dann im Privaten gefühlt versage ich kläglich bei einer einfachen Thematik wie Socken sortieren und zusammenfinden und die Socken zusammen behalten. Das kam so zustande, dass mein Kind an einem Wochenende einfach mal die Socken sortieren sollte. Und das Foto, was man da sieht, das sind die ganzen Socken, die übrig geblieben sind. Und man sieht das auch so ein bisschen, das sind auch unterschiedlich große Socken. Also ich habe nur ein Kind tatsächlich, nicht 10, wie es vielleicht hier aussieht. Und das sind alles einzelne Socken, die über die letzten Jahre liegen geblieben sind. Und ich mache das halt einmal im Jahr ungefähr, dass ich halt die Socken versuche, alle zueinander zu finden. Und dann sind so viele Socken übrig geblieben. Und ich dachte mir, wie kann denn das sein? Bin ich hier wirklich einfach am Versagen im Haushalt oder gibt es da vielleicht noch andere Personen, denen das ähnlich geht? Und da hat mich ja der Post oder die Resonanz auf den Post tatsächlich sehr stark bestätigt, dass es ein sehr weit verbreitetes Problem ist. Genau, wir müssen uns jetzt nämlich wirklich mal angucken, was dieser Post, also vielleicht denken jetzt manche Leute, sagen wir mal, haben die beiden einen an der Waffel, dass die über so einen behämmerten Post reden, aber man muss sich das hier mal anschauen. Und zwar hier, das hat 779 Likes und ist 16 Mal geteilt worden und hat 632 Kommentare eingesammelt. Und es sind nicht nur Kommentare, wie man hier sieht, sondern es sind hier Kommentare, die dann wieder Kommentare ernten und so weiter und so fort. Und vielleicht sollte man jetzt an der Stelle mal kurz erklären, was hier das Relevante ist, nämlich dadurch, einerseits, dass hier jemand dieses Däumchen drückt, ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht geliked habe, jetzt mache ich das mal und wir treten eine neue Welle los. Also du hast das hier vor 2 Wochen gepostet und sogar heute gab es nochmal einen Kommentar drauf. Also erstmal ist das so eine Art Never-Ending-Story, die immer wieder diesen Beitrag bei anderen Leuten in die Timeline spült. Und das liegt unter anderem daran, dass jedes Mal, wenn das jemand liked, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, keine Sicherheit, aber eine Wahrscheinlichkeit, dass das jemand anders in seiner Xing-Timeline angezeigt wird. Und jedes Mal, wenn es jemand kommentiert, ist das auch so. Und jedes Mal, wenn das teilt, ist es auch so. Das heißt, es ist keine 100% Wahrscheinlichkeit, aber ich sage jetzt mal, da können wir ja nachher mal drüber reden, wie sich Xing und LinkedIn da vergleichen. Ich würde sogar behaupten, bei Xing ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei jemand auftaucht, bei einem Kontakt von Kontakten, von Kontakten, von Kontakten, ist deutlich höher als bei LinkedIn. Aber das ist also der Mechanismus, der da dahinter steht. Und es gibt hier eine ganze Reihe von verschiedenen Kontakten. Magst du das, Kommentaren, magst du das mal so grob, vielleicht so in gefühlte Gruppen? Also ich glaube, wir haben jetzt keine genaue Analyse gemacht, aber magst du das mal grob in verschiedene Gruppen einsortieren, was es da für Reaktionen gab? Genau, also leider gibt es ja nicht die Möglichkeit der Auswertung von einzelnen Postings, wie es bei Business-Profilen auf anderen Plattformen möglich ist. Gefühlt habe ich hier eine sehr männliche Leserschaft oder sehr, sehr viele männliche Kommentare. Ich würde mal behaupten, 98% der Kommentare sind positiv und beschreiben mit, ja, geht mir ähnlich oder das sind die Sockenmonster oder wenn die Waschmaschine schleudert, entsteht ein schwarzes Loch, wo die Socken verschwinden oder die Maschine frisst die Socke oder die wildesten Theorien wurden da aufgestellt, die viele, viele Theorien sind auch, glaube ich, sehr glaubwürdig und ganz oft kommen auch einfach Tipps und praktische Hinweise mit Verlinkungen, was man denn tun kann, um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden. Ganz, ganz oft kam halt das Thema einfach gleichfarbige Socken kaufen, was aber wiederum bei einem Kind tatsächlich ein Problem ist und es ist auch ein bisschen traurig, wenn man jetzt sagt, das Kind kriegt nur noch schwarze Socken, weiße fällt schon mal aus bei einem Kind, weil die nicht lange weiß sind. Also das gab auf jeden Fall sehr, sehr großen positiven Zuspruch, sehr viel Sympathiebekundungen und sehr viel Mitleidende. Und das hat mir einfach auch wirklich ein gutes Gefühl gegeben, dass ich hier nicht allein an weiter Front versage, sondern dass es tatsächlich ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem ist, dass Socken verloren Genau, gehen. du bist mit diesem Problem nicht allein. Ja, das können wir, glaube ich, also alle weiteren Kommentare bitte hier unter das Video oder als Antwort auf den Podcast, bei dem natürlich leider jetzt die Posts nicht sichtbar sind, aber geht einfach zu Anja Herzog auf Xing oder LinkedIn, dann werdet ihr den Post finden. Und dann gab es aber auch noch so eine Fraktion mit Negativkommentaren. Magst du das vielleicht mal, also wie gesagt, die gefühlten 2%, magst du das mal beschreiben, was die dann so gesagt haben? Es waren vielleicht gar nicht mal 2%. Also ein Herr hat halt geschrieben, ob denn so nach dem Motto, dass ja die Führungskräfte, was denn die Führungskräfte sich für Zeit nehmen für sowas oder warum man denn Zeit hat, als Führungskraft sowas zu posten. Was ich jetzt auch, also ich meine, ne, es gibt ja immer Leute, die was Negatives finden, aber mich hat der Post 2 Minuten gedauert. Also und ich bin einfach, ich erstelle gern Content, ich mache auf allen möglichen Plattformen Content, mir macht das Spaß und von daher ist das jetzt nicht so, dass da was anderes liegen geblieben ist deswegen. Und dann ging das aber los, dass ein paar Leute einfach gesagt haben, Mensch, die Benachrichtigungen nerven mich, weil man bei Xing tatsächlich aktuell keine einzelnen Posting-Benachrichtigungen ausschalten kann, sondern nur generell. Und dann habe ich die Leute dann auch darauf hingewiesen. Und der eine Herr schrieb mir dann tatsächlich auch mehrere private Nachrichten, ich solle doch bitte nicht so egoistisch sein und endlich diesen Post löschen und Rücksicht nehmen. Und habe dann auch freundlich geantwortet und dass ich das auch nicht als rücksichtslos empfinde, sondern tatsächlich halt, dass es für mich auch ein wichtiger Beitrag ist, der einfach viral gegangen ist mit einer großen Reichweite und dass ich das einfach auch bewahren möchte. Und ich habe ja auch sehr viel positives Feedback, dass die Leute mir einfach geschrieben haben, Mensch, sie haben mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert oder wie erheiternd oder einfach mal ein schöner Zwischenpost zwischen den ganzen anderen Sachen. Und es war wirklich ein kleiner Anteil, vielleicht waren es sogar weniger als 2%, es waren vielleicht 5, 6 Kommentare, wo es dann halt so viel wurde, was ich verstehe. Also ich war jetzt auch eine Woche im Urlaub, habe auch gar nicht mehr drauf geantwortet und habe auch jeden Tag mindestens 10 bis 20 Benachrichtigungen bekommen. Ich verstehe natürlich, dass es nervt. Auf der anderen Seite kann man es auch einfach schnell löschen oder halt generell mal für eine Woche die Benachrichtigung ausschalten. Das sollte ja keine große Hürde sein. Es ist vielleicht manchmal so, also ich habe es jetzt gerade eben auch nachgeguckt, also ich habe den Post auch schnell wiedergefunden, indem ich einfach in meine Benachrichtigungen geguckt habe und einfach zur letzten Benachrichtigung zu dem Post gegangen bin. Aber das Lustige ist, und das ist vielleicht noch ein Holperer bei Xing, das können wir dem mal ins Stammbuch schreiben, man sieht in seinen Benachrichtigungen gar nicht, um welchen Artikel es geht. Ja. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt in meinen Benachrichtigungen sehen würde, ach, das ist schon wieder dieser Artikel, da kann ja nichts Gescheites drunter stehen, was ich jetzt übrigens auch bezweifle, weil es gab da auch, ja auch sehr viele Tipps, ne, von Socken, die schon Knöpfe eingebaut haben, mit denen man die immer zusammenheften kann, bis zu einer Firma, die schon per se Socken verkauft, die nicht zusammenpassen. Das finde ich, also es gab da wirklich total witzige, auch, ich sag mal, Business-Posts, ne? So im Sinne von, ja. Mensch, da gibt es ja sogar schon Geschäftsmodelle um fehlende Socken herum. Ja, also das ist das Allerspannendste an der Geschichte. Aber also ich könnte aber auch gleich sehen, Mensch, das ist schon wieder dieser Post, das kann ich ja wohl ignorieren. Ja, also aber da holpert es bei Xing ein bisschen, weil man eben leider in seinen Benachrichtigungen nicht sieht, um welchen Post es geht. Das ist bei LinkedIn, glaube ich, ein Hauch besser. Da muss Xing noch ein bisschen nacharbeiten. Aber Oliver, das können wir doch einfach nochmal an die Administratoren von Xing geben, wenn wir das beide nochmal reingeben. Vielleicht genau. Kann es dann mit angepasst werden. Das werden wir auf jeden Fall mal als Fehler melden, beziehungsweise als Feature Request. Und dann sind wir ganz sicher, dass wenn wir beide das denen sagen, dann werden die da sofort sagen, ja, das ist ja gar kein Problem. Nee, ich glaube, Xing weiß, dass sie an ihrem Feed noch was machen müssen. Mhm. Vielleicht gucken wir uns jetzt mal im Vergleich, das muss ich gerade mal schauen, denselben Post bei LinkedIn an. Da ist derselbe Post bei LinkedIn. Leider wird das jetzt nicht arg größer. Ah, Moment doch. Moment. Ja, so ist gut. So. Und dann zumachen. Dann kann man das vielleicht hier ein bisschen vergrößern. Upsa. Jetzt muss ich nur gucken. Also bei LinkedIn ist es so, dann bei LinkedIn bekommt man ja die Reichweite der einzelnen Postings angezeigt. Ja. Und bei LinkedIn waren es knapp 48.000 Views. Also da war ich innerhalb von ein paar Stunden schon bei über 20.000 Views. Und bei LinkedIn gab es allerdings nur in Anführungsstrichen 240 Reaktionen und 200 Kommentare. Genau, also wir haben 239 Likes, Daumen nach oben, Herzchen und was ist das? Ah, Help. Unterstütze ich wunderbar. Irgendwas und 201 Kommentare. Und das finde ich ja jetzt ein bisschen strange, weil ich weiß nicht, dir wird es doch auch so gehen. Die meisten Leute erklären doch, dass man bei LinkedIn wesentlich höhere Reichweiten erzeugen könne als bei Xing. Jetzt mal nur zurückgefragt, liegt es bei dir daran, wie groß sind jeweils deine Netzwerke auf diesen beiden Plattformen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich habe bei LinkedIn knapp 2800 Kontakte und bei Xing die gleiche Anzahl. Also es wirklich unterscheidet sich aktuell um 7 Kontakte. Ich poste auch immer die gleichen Beiträge auf beiden Business-Plattformen. Da gibt es natürlich Überschneidungen in den Kontakten, aber die Algorithmen arbeiten halt total unterschiedlich auf beiden Plattformen. Das kennt der ein oder andere bestimmt. Bei LinkedIn werden die Beiträge eigentlich noch viel, viel länger angezeigt. In der Relevanz, manchmal hat man eine Woche oder zwei Wochen, nachdem was gepostet wurde, den Post auf einmal im Feed und sieht die Reaktion. Bei Xing ist das ein bisschen chronologischer, sage ich mal, und nicht ganz so ausgebreitet. Aber jetzt bei diesem Post ist halt das Phänomen, dass Xing nach wie vor den Beitrag sehr oft anzeigt, da sehr viele Reaktionen kommen und bei LinkedIn so gut wie keine mehr, was ungewöhnlich ist, weil ich habe das sehr oft bei LinkedIn, dass meine Beiträge dann nach ein, zwei Wochen noch geliked und kommentiert werden. Aber das passiert jetzt gerade tatsächlich bei LinkedIn nicht. Ich habe jetzt noch nicht nachgefragt. Ich kann bei LinkedIn da auch mal nachfragen, ob es da eine Erklärung dafür gibt. Die lassen sich ja auch nicht so gerne da in die Karten schauen. Ich kann aber mal nachfragen, ich habe da einen sehr guten Kontakt, ob es da eine logische Erklärung gibt für den Unterschied. Aber ich finde es halt sehr spannend, da wirklich vergleichbar gleich viel Kontakte auf beiden Plattformen sind, aber die Reichweite um Vielfaches größer ist auf Xing. Ja, Also was ich mal gelesen habe, und da gibt es einen ganz interessanten Artikel, den ich aber jetzt wahrscheinlich nie wieder finden werde. Und zwar gibt es von LinkedIn eine Beschreibung, wie sie diesen Startseitenfeed auch kuratieren. Und zwar ist es so, bei LinkedIn, und ich glaube, bei Xing dürfte das eher nicht geben, da ist es so, da gibt es eine KI, die guckt sich diese Posts an und sortiert diese Posts erstmal aus, also nicht aus, nicht weg, sondern nimmt diese Posts zur Seite, die eine gewisse Viralität aufweisen. Und diese Posts werden dann in der Tat menschlichen Kuratierern vorgelegt und die wiederum sagen, ja, das ist Business-Content oder nein, das ist kein Business-Content. Das heißt, wenn man jetzt bei LinkedIn Katzenbilder postet oder was auch immer, dann kann es sein, dass es irgendwann bei einem Menschen landet, der dann sagt, nein, das stufen wir runter. Ich befürchte oder ich vermute, ich weiß es nicht, dass es das bei Xing so nicht gibt. Also, dass es da diesen menschlichen Sortierer dann nicht gibt. Das klingt mir sehr schlüssig tatsächlich. Die Info hatte ich noch nicht. Das würde ich auch mal nachfragen. Aber das klingt auf jeden Fall danach, nach einer guten Erklärung für den Unterschied zwischen den beiden Plattformen und die Reichweite des Postings. Finde ich sehr Genau, weil du hast es interessant. vor 2 Wochen gepostet und man sieht hier, dass vor 6 Tagen hier der letzte Kommentar war. Und das würde dafür sprechen, also wirklich, wir spekulieren hier wild, ja, aber das würde dafür sprechen, dass nach 6 Tagen dieser Post irgendjemand aufgefallen ist und oder nach einer Woche der Post irgendjemand aufgefallen ist und der dann gesagt hat, hä, Sockenbild, was? Ja, und ob das dann immer Natives sind oder ob da jemand dann einen automatischen Übersetzer benutzt oder was auch immer und dass da dann jemand gesagt hat, nee, das sieht nicht aus wie Business Content, ja, und das dann vielleicht demoted hat und runtersortiert hat und prompt wird es dann keinem mehr angezeigt, ja. Also das ist zumindest eine Hypothese, warum sich hier LinkedIn eigentlich sehr unerwartet verhält, weil man würde doch davon ausgehen, dass ein Post mit, was haben wir jetzt gesagt, also wir haben nochmal zum Vergleich, Moment, jetzt muss ich mal den Ich kann es auch Xing-Post wieder. ansagen. Ja, genau, sag nochmal den Vergleich. Also wir haben bei Xing haben wir 779 Likes oder 780 jetzt mit dir. Und bei LinkedIn haben wir 240 Reaktionen. Also ja, weniger als die Ja. Hälfte. Ein Also, Drittel fast. aber wir haben immerhin einen Post mit 240 Likes. Und wir haben 201 Kommentare und wir haben 632 Kommentare. Hast du Unterschiede bemerkt, ob bei LinkedIn, also gab es da auch diese Aufteilung von, ja, passiert mir auch, hier ist ein guter Tipp und was soll das hier? Oder ist das da anders? Nee, das war ähnlich. Das war vom Nutzerverhalten, von den Reaktionen war das bei LinkedIn und bei Xing ganz, ganz ähnlich. Also. Dadurch können wir ausschließen, es könnte ja auch sein, dass LinkedIn hergeht und ich sag mal, die Emotionen in den Post nimmt und Sachen, die negative Emotionen erzeugen, wegsortiert. Das wäre ja auch noch eine Hypothese, ne? Also, dass sie sozusagen irgendwelche Flame Wars hier eindämmen wollen, ja? Was jetzt wirklich schade ist, dass wir bei Xing die Sichtbarkeit auf der Startseite nicht sehen, wobei es gibt bei Xing folgende Statistik. Warte mal. Es gibt bei Xing ja diese Statistik, wie oft du auf der Startseite aufgetaucht bist. Ja, Das kann ich. das kann ich sagen. Ja, Das hatte genau, können ich. wir das mal. Moment, ich schaue mal gerade. Also was vielleicht noch ganz interessant ist zum generellen Nutzerverhalten, wollen wir da noch drüber sprechen? Das sollten wir mal tun, ja. Moment, das muss ich gerade erstmal. Also, in den jetzt ist die Statistik bei 0. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Also in den letzten 7 Tagen wurde mein Profil 1600 Mal aufgerufen. Und warte, die Statistik. 7 Tage, okay. So, jetzt ist hier meine. Magst du mal den Bildschirm, was weiß ich? Ich mache es mal folgendermaßen. Ich stoppe mal Nee, deine. ungern, Oliver. Ich habe hier so viele Fenster noch offen. Ach, hier habe ich es. Genau, Magst du mal also. deinen Bildschirm teilen? Oder es reicht eigentlich. Ich zeige einfach mal meine Zahlen und dann sagst du deine Zahlen im Vergleich. Genau, also 5.700 Leute haben mein Profil besucht tatsächlich in den letzten Tagen. Also letzte 7 Tage. Genau, und ich bin 311.000 Mal auf der Startseite erschienen. Genau, Moment. Das ist, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier. Ah, das ist irgendeine andere Stelle, wo diese Statistik steht. Wo steht genau, du musst oben auf dein Profilbild gehen. Premium, glaube ich. Warte mal. Ja, hier, das ist das hier, genau. Also bei dir sind es 5.000 Mal, ja, in den letzten 90 Tagen, oder? Nee, in den letzten 7 Tagen. Ah, in den letzten 7 Tagen. Genau. So, und hier hat jemand ganz dringend, Sekunde mal. Gassner? Hallo, Herr Stein. Ja, genau. Ich glaube, ich habe es Ihnen sogar schon zugemeldet, aber ich melde es Ihnen nochmal, ich melde es Ihnen nochmal zu. Ja, wobei ich bin gerade in einer Live-Aufnahme sozusagen. Ja, ich melde es Ihnen im Zweifelsfall nochmal zu. Aber ich meine, ich hätte es Ihnen nochmal geschickt. Ich schicke es Ihnen nochmal und dann, wenn ich kann. Ja, genau, hervorragend, das ist es. Super, gut, jo, tschüss. So, das war in der Tat dringend, aber deswegen machen wir das hier live und ungeschnitten, dass ihr seht, es gibt auch ein echtes Leben außerhalb von YouTube und Podcasts. So, also, 7 Tagen, Moment, dann ist es diese Statistik, Moment, das ist die andere Statistik. So. Die gucken wir uns auch mal an. So, zack, genau. Also 7 Tage 5.000. Also man sieht, das ist Faktor 100 über dem, was ich habe. Und ich habe unbenommen gesagt, auch nicht gerade wenig. Ja, mhm. Also das ist ein, also hier in 7 Tagen habe ich 55 und du 5.000. Also das ist ein sehr ordentlicher Profilbooster. Und wenn man jetzt sein Profil so eingestellt hat, beziehungsweise so gestaltet hat, ne, dass jetzt jemand, der da drauf kommt, sofort sieht, was ist denn hier los, dann ist sowas überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man dadurch Business generiert. Das werden wir vielleicht gleich noch mal schauen, ob du da irgendwas bemerkt hast. Genau. Ja, also, soll ich direkt schon was dazu sagen? Ja, genau, kannst du durchaus, ja. Also was sehr auffällig war, ich habe bei Xing tatsächlich sehr, sehr viele Kontaktanfragen erhalten, auch mit persönlichen Nachrichten. Ihr Sockenpost hat mich erheitert, Ihr Sockenpost hat mich gefreut und ich mache das und das, wollen wir uns mal austauschen. Also bei Xing waren es knapp 300 Kontakte, grob geschätzt, die dadurch auf mein Profil zusätzlich gekommen sind, also die sich mit mir vernetzt haben. Bei LinkedIn habe ich jetzt keine genaue Zahl. Ich schätze so grob 50 neue Follower, 50 neue Kontakte. Und das fand ich auch sehr interessant. Du hast bei LinkedIn ein Creator-Profil eingestellt, ja, oder? Ja, genau. Alles klar. So erklärt sich vielleicht jetzt für die Leute, die da nicht so total firm drin sind, wenn man bei LinkedIn das Creator-Profil einstellt, dann kommt hier im Profil zuerst der Knopf Follow und nicht zuerst der Knopf Connect. Und dadurch erzeugt man erstmal jemand, der einem folgt und notfalls kann man dann die Person, wenn man dann möchte, kann man dann zum Beispiel als Kontakt hinzufügen. Genau. Und was halt oft ist tatsächlich, wo ich jetzt aber auch einfach noch gar nicht hinterherkomme, ist dieses Thema, wollen wir uns mal austauschen, wollen wir einfach mal uns kurz kennenlernen. Und das fand ich halt auch sehr schön und sehr spannend. Bin da aber tatsächlich noch zu keinem einzigen Termin gekommen. Ich war, wie gesagt, jetzt auch eine Woche unterwegs. Und das hatte ich jetzt so vorher auch noch nicht so konkret. Viele Anfragen mit, wollen wir uns mal austauschen. Aber was jetzt konkret draus entsteht, kann ich noch gar nicht abschätzen oder sagen. Ich glaube nicht, dass da jetzt Business draus generiert wird im Sinne von, Frau Herzog, machen Sie mal unsere neue Marketingkampagne. Das vermute ich nicht, aber ich bin immer der Meinung, dass alles zu irgendwas Gutes und dass Kontakte sehr wichtig sind. Ich bin Vollblut-Netzwerkerin und bin mir sicher, dass in irgendeiner Art und Weise das alles eine Sinnhaftigkeit hat und bin da sehr gespannt, was da noch draus entstehen wird und was da noch auf mich zukommt. Vielleicht auch, ich bin am Montag bei unserem Kunden, bei der Internorca in Hamburg. Ich freue mich da auch viele reale Menschen zu treffen und bin mir sicher, dass ich mindestens 1-2 Mal auf diese Socken angesprochen werde. Und jetzt kannst du in Zukunft dich nennen Anja, die mit den Socken Herzog, ne? Genau, also, die mit den Socken, was viral gegangen ist. Und das ist halt auch schön, schönes Smalltalk-Thema. Und ich freue mich einfach, dass es so positives Feedback gab und so eine große Reichweite hatte und dass wir dadurch einen schönen, interessanten Case mal wieder auf Xing und LinkedIn erreicht haben. Es ist ja die Frage, wie vergleicht sich das zu anderen Posts? Hast du irgendwie, jetzt hast du ja kürzlich mal diesen Schildkröten-Post gemacht, ne? So also ein Tauchbild. Zeichnet sich da was Ähnliches ab oder ist das, weil das ist ja auch ein sehr cooles Foto, ne? Wo du so eine Schildkröte postest und sagst, boah, das ist ja Naturerlebnis und so alt wie die, hat die Dinosaurier überlebt und so weiter, ja, wo man ja auch sagen würde, das hat auch so einen gewissen Wow-Faktor, weil es auch sehr persönlich ist. Zeichnet sich da oder wie ist das im Vergleich zu deinen anderen Posts jetzt mal generell? Also das ist ganz klar, das sind jetzt der Post ist viral gegangen und das ist auch nicht vergleichbar mit den anderen. Ich habe auch bei meinen anderen Postings gute Reichweiten, aber das ist nicht vergleichbar tatsächlich. Vielleicht sollen wir jetzt noch eine Sache sagen, da wird es jetzt ein paar Leute geben, die sagen, was? 300 Kontaktanfragen, das ist ja alles irrelevant, sowas nervt mich. Also ich habe manchmal Kunden, ne, die dann sagen, oh, das wird mich jetzt aber nerven, wenn 300 Leute was von mir wollen, was soll der Mist und so weiter. Vielleicht muss man mal an der Stelle sagen, erstens, und Anja, da denkst du auch total richtig, es geht gar nicht darum, ob jetzt aus diesem Kontakt ein Business entsteht oder nicht. Ja, also klar ist es vielleicht gar nicht schlecht bei den Leuten, die sich mal austauschen wollen, weiß man nicht, wollen die was verkaufen, wollen die dich einfach kennenlernen, was auch immer, ist ja erstmal Schnurz. Aber ich sage immer, entscheidend sind ja auch immer die Leute in der zweiten Reihe, weil für die Leute wirst du immer die Frau mit den Socken bleiben und das ist der ideale Punkt. Ja, also, aber das ist der ideale, also das ist dieser ideale Anker, ne? Das ist die, die dieses coole Posting mit den Socken gemacht hat, weil ich sage immer, wir wollen ja bei den Leuten nicht auf die Bildschirme, wir wollen bei den Leuten ja in den Kopf. Ja, und das hast du mit so einem Post geschafft. Und insofern denke ich, rufen wir beide mal Leute dazu auf, anstatt diese, ich weiß nicht, nervt dich das gerade auch, vor allem also bei LinkedIn sehe ich es gerade häufiger, es kommt gerade auch bei Xing verstärkt auf. Meistens Frauen, ich sag mal, wenn das überhaupt geht, jünger als du, die irgendwelche Selfies posten und irgendwelche Geschichten aus ihrem Leben erzählen, wo ich mich immer frage, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie gesagt, so eigentlich Insta-Selfies verkleidet als Business-Post, sage ich jetzt mal. Es muss nicht immer ein Business-Thema sein. Es kann auch einfach mal was sein, wo man, ich schätze mal, in dem Moment hast du gedacht, das gibt's doch nicht, ja, mit diesen Socken, was ist denn da los? Und ich glaube auch, dass man die Leute, die richtig so dieses Content-Feeling haben oder das, was ich immer nenne, das ist das, was man eigentlich zum Blogger macht, ja, oder zur Bloggerin. Das ist, dass man in seinem Umfeld Content erkennt. Und das war in dem Moment, hast du einfach Content erkannt. Ja? Du hast nicht nur gesagt, wie kann das sein, sondern du hast gesagt, ich mache da jetzt Inhalt draus. Und ich glaube, da können wir die Leute aufrufen, ihr müsst nicht immer nur mit hochgeschlossenem Kragen und Schlips und Cocktailkleid hier unterwegs sein, sondern ihr könnt einfach mal, wenn euch was spontan auffällt, einfach das auch mal in den Business-Kontext stellen und mal ein Gespräch anstoßen, weil, also ich sage mal, 300 Kontaktanfragen in 2 Wochen, also ich glaube schon, ich bin nicht schlecht und ich habe jetzt in der Pandemiezeit jeweils mein Netzwerk um 1000 Leute pro Jahr ausgebaut. So schnell war ich sonst auch nicht. Also 300 Kontaktanfragen in 2 Wochen, das ist schon Olympiaklasse. Ne? Also zum Thema Content, also es ist natürlich auch mein Job. Ja, ich mache Marketing, ich kommuniziere, Kommunikation verdienen wir unser Geld im besten Fall. Und ich denke natürlich auch oft im Content, mir macht es aber auch Spaß und ich bin einfach der Meinung, es sollte authentisch sein. Die Leute können von mir aus posten, was sie möchten. Wenn es authentisch ist und den Bezug dazu gibt, ist das vollkommen okay. Auch wenn es Selfies sind, ich habe das auch gemerkt, dass es jetzt ein bisschen zunimmt, aber ich finde es in Ordnung. Wie gesagt, es soll jeder machen, was er möchte und ich würde auch nie von jemandem ein Posting negativ kommentieren oder mich davon angegriffen fühlen. Ich denke mir, jeder soll das machen, was er tut. Und wenn sich jemand die Zeit nimmt und die Energie dafür aufbringt, negativ zu kommunizieren, weiß ich halt, das Problem ist ja bei ihm und nicht bei mir. Also wenn er die Zeit in sich selber investieren würde, als sich darüber zu ärgern, was andere machen, wäre er oder sie bestimmt besser bedient. Von daher finde ich wirklich, jeder soll probieren, was ihm gut tut in seinem Business, in seinem Netzwerk. Es soll authentisch sein und wenn man nichts zu sagen hat, muss man nichts sagen. Und wenn man was zu sagen hat, dann kann man es auch sagen. Und da sollte einfach jeder wirklich seine eigene Strategie finden, seinen eigenen Weg. Und wenn man den noch nicht hat, dann gibt es natürlich auch Experten, die einem dabei helfen, wie wir zum Beispiel oder du oder die auch mal eine zweite Meinung gerne abgeben können. Deswegen hoffe ich, dass ich auch tatsächlich in den Austausch gehen kann mit den ganzen angefragten Kontakten und bin, wie gesagt, sehr gespannt, was daraus entsteht. Genau. Ich habe dir noch einen Tipp übrigens. Ich weiß nicht, hast du schon sowas aufgesetzt wie Calendly oder so? Nee, das habe ich noch nicht, weil ich bin eh schon relativ voll, aber ich habe das auf meiner... Weil die einzige Chance, um mit, selbst wenn jetzt nur 100 von den 300 mit dir reden wollen, ja, ist, glaube ich, sowas, dass du sagst, okay, ich nehme mir, was weiß ich, jeden zweiten Tag 2 Stunden, trage die in das Calendly ein, schicke denen einen Link und sag, hey, lass mal 20 Minuten reden. Ja, meine Erfahrung ist, was man in 20 Minuten, auf die Idee, die man in 20 Minuten nicht kommt, auf die kommt man auch in 40 nicht. Und das wäre eine Möglichkeit, sowas zu managen. Nur so als Tipp, weil ich wüsste sonst auch nicht, wie man das sonst machen kann, weil oder man sagt, man macht Gruppentermine, ne? Also man sagt, ich bin jeden Tag, du setzt so ein Gather Town oder so ein Wonder Me, genau, Wonder Me auf, ja, und sagst so, jeden Tag bin ich eine Stunde da drin oder jeden zweiten bin ich eine Stunde da drin, komm doch da rein und dann reden wir in der Gruppe. Das wäre vielleicht auch noch eine Lösung. Also, weil ich habe jetzt gerade überlegt, wie würde ich das machen, ne? Also, das ist ja schon, das ist fast so schlimm wie Socken sortieren, ja? Also, weil das ist ja fast gar nicht zu handeln, 300 Termine, ja? Oder selbst 100 Termine werden. Also, ich muss mal schauen, letzten Endes, ich produziere ja weiter Content, ich poste ja weiter über mein Leben, mein Arbeitsleben, auch zum Teil halt gebe einen Einblick in das Private und ich denke, dass man sich findet, wenn es in irgendeiner Art und Weise sinnhaft ist und Calendly habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange auf meiner To-Do und ja, mal schauen, wie ich da jetzt weitermache. Auf jeden Fall ist es ja mein Anspruch, dass ich jedem persönlich antworte, auf jeden reagiere. Das mache ich jetzt bei den Postings nicht, dass ich noch jeden Kommentar kommentiere, wie ich es am Anfang gemacht habe, um da niemanden weiter zu verärgern. Aber ich, ja, wenn man möchte, kommt man da ja auch in Kontakt. Und Calendly habe ich mir jetzt auch nochmal aufgeschrieben und werde mal schauen, ob ich das jetzt vielleicht in Angriff nehme. Anja, vielen, vielen Dank, dass du der spontanen Idee offen warst, das mal durchzuquatschen, weil ich glaube, für den einen oder anderen Xing- oder LinkedIn-Kenner und Kennerin war da vielleicht doch das eine oder andere Nugget drin, wo sie vielleicht mal in Reflexion gehen und nochmal überlegen, welche Netzwerke tot sind, welche leben und mit welchen man wo Effekte erzeugen kann. Es war jetzt natürlich auch ein Glücksfall, dass du in beiden Netzwerken ein ähnlich großes Netzwerk hast, sodass man das wirklich vergleichen kann. Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir viel Spaß in Leipzig, auch jetzt bei den, wie ich wieder sehe, wieder verstärkt anlaufenden Afterwork-Xing-Events. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich in Leipzig bin. Ich mich auch, Oliver. Vielen Dank für diese Möglichkeit heute, für den Austausch, die Plattform. Und ja, freue mich über weiteres Feedback, Kommentare und bin gespannt, was alles noch so passiert. Genau, unter die Blogposts, unter die YouTube-Videos, bei Anja im Feed, bei mir im Feed. Vielleicht wird das mindestens halb so viral wie der eigentliche, wie nennt man es, The Socken Post Explained oder so. Und vielleicht, okay. bin ich dann auch nicht mehr die Anja mit den Socken, vielleicht bin ich die Anja mit dem guten Marketing und der guten Kommunikation. Das wäre mir natürlich ein bisschen lieber. All the better, ja, aber wer weiß, also wir werden sehen. Wir reden in 5 Jahren nochmal. Ja, genau. Gut, Oliver, dann einen schönen Tag dir, liebe Grüße, bis bald, ja? Tschüss. Ja, liebe Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein und achtet auf eure Socken. Bye, bye.